Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum 480. Mal begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC. Hier hören Sie allerlei Interessantes und Kurioses aus der Funkwelt. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch das Programm führen. Wir feiern dieser Tage den 150. Geburtstag eines großen Forschers, Ingenieurs und Unternehmers. Am 25. April 1874 wurde er im italienischen Bologna geboren und ohne ihn sähe die Telekommunikation heute wohl anders aus. Er war der Elon Musk seiner Zeit, ein Technik-Tycoon, der die Welt veränderte. Die Rede ist von Guglielmo Marconi. Wir stellen ihn heute sein Lebenswerk einmal näher vor. Ja, Bella Italia, da kommen nicht nur brillante Funktechniker her, sondern auch tolle Musik. Hier ist Alice mit Una Notte Speciale. Biciclette. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Heute mit diesen Themen. Familie dank Amateurfunk gerettet. Die Welt feiert den 150. Geburtstag von Guglielmo Marconi und Amateurfunkfernsehen kehrt zur internationalen Raumstation zurück. Das Death Valley hat nicht nur einen gefährlich klingenden Namen, sondern kann vor allem bei großer Hitze zur tödlichen Falle werden. In dieser abgelegenen Wüste im Süden Kaliforniens werden oft Temperaturen von 50 Grad Celsius und mehr erreicht. Genau das wurde am Samstag, dem 6. April, einem Funkamateur mit seiner Familie zum Verhängnis. Bei einem Ausflug blieb sein Fahrzeug im Schlamm stecken. Ein Hilferuf über das Mobilfunknetz war nicht möglich, da es in diesem Teil des Death Valleys kein Handynetz gibt. Was also tun? Er hatte ein portables Funkgerät mit dabei und rief im 10 Meter Amateurfunkband um Hilfe. Laut einer Pressemitteilung des Black Swamp Amateur Radio Club wurde dieser Hilferuf von dem amerikanischen Amateur Caleb Gustwiller, Kilo Delta 8 Tango Golf Bravo in Ohio empfangen. Caleb konnte das Rufzeichen und den Standort des in Not geratenen Funkamateurs hören. Doch dann ging das Signal im Rauschen verloren. Caleb schrieb in die Parks on the Air Facebook-Gruppe, dass andere Funkamateure auf die Hilferufe achten sollten. Mehrere Funkamateure kontaktierten daraufhin die Behörden in Südkalifornien, was dazu führte, dass der Funkamateur und seine Familie innerhalb weniger Stunden von Parkrangern gerettet werden konnte. Der Club erklärte in seinem Facebook-Post: Wenn Caleb diesen Notruf nicht gehört hätte, hätte die Situation für den Funker und seine Familie schnell tödlich werden können. Amateurfunk hat hier wohl wieder einmal Leben gerettet. In diesen Tagen schaut die Funkwelt auf eine ganz besondere Person. Es handelt sich um den italienischen Forscher, Ingenieur und Unternehmer Guglielmo Marconi. Wir feiern am 25. April seinen 150. Geburtstag. Marconi hat mit seinem Lebenswerk die Telekommunikation auf revolutionäre Weise beeinflusst. Man könnte ihn als nicht weniger als den Elon Musk seiner Zeit bezeichnen. Einen Technik-Tycoon, der Bahnbrechendes für die Menschheit schuf. Seine Arbeiten legten unter anderem auch die Basis für den weltweit anerkannten Amateurfunkdienst. Ja, es lässt sich sogar sagen, dass Marconi der erste Funkamateur der Geschichte war. Er experimentierte mit Hochfrequenz- und Übertragungsverfahren, genauso wie es die Funkamateure dieser Welt noch immer tun. 1901 gelang ihm die erste erfolgreiche transatlantische Funkübertragung zwischen Cornwall in England und der Ostküste Kanadas. Doch erst ein großes, bekanntes Unglück brachte die drahtlose Funktelegrafie ins öffentliche Bewusstsein. Als das damals modernste Schiff der Welt, die Titanic, am 14. April 1912 sank, ermöglichte die drahtlose Telegrafie mit dem Festland und anderen Schiffen Verbindung aufzunehmen. Wäre sie nicht gewesen, hätten vermutlich noch viel mehr Menschen den Tod gefunden als ohnehin schon. Für sein Werk hat Marconi zusammen mit Carl Ferdinand Braun den Nobelpreis für Physik erhalten. Wir ehren einen der größten Technikpioniere der Geschichte. Am 1. April-Wochenende trafen sich die 24 Vorsitzenden der DARC-Distrikte zu einer Arbeitstagung im Amateurfunkzentrum in Baunatal. Zu der Sitzung hatte der Amateurratssprecher Heinz Mölleken, Delta Lima 3 Alpha Hotel, eingeladen und eine umfangreiche Tagesordnung schon einige Wochen vorher per Videotreff besprochen. Die Diskussionsbandbreite der Themen reichte von einer Neuausrichtung und Neuorganisation der Funktionsträgerseminare in Präsenz in der Geschäftsstelle des Vereins über eine Erweiterung von öffentlichkeitswirksamen Darstellungen des DARC bis hin zu Organisationsfragen rund um Ortsverbände und deren Zusammenspiel. Natürlich waren die bekannten Themenkreise Altersstruktur im Verein und Mitgliedergewinnung für den DARC allgegenwärtig. Der Versammlungsleiter Bertram Hessler, Delta Golf 2 Foxtrot Delta Echo, hatte einen straffen Ablauf sicherzustellen, um auch ganz aktuelle Themen wie das 75. Jubiläum des DARC in 2025, neue Projekte des DARC, Auswirkungen der neuen Amateurfunkverordnung, Satzungsfragen, Statistikbetrachtungen, Beitrags- und Mahnwesen im DARC sowie die Finanzen im DARC zielgerecht diskutieren zu lassen. Am Sonntagvormittag stand das Thema Strategie des DARC, wo wollen wir hin, ausschließlich im Fokus des Treffens. Bis zum Mittag wurde intensiv diskutiert, aber auch konkrete Vorgaben erarbeitet, die dann dem Vorstand unterbreitet werden. Der Vorstand soll auf Fragen des Amateurrates Antworten geben und dann auch die Beschlüsse des Amateurrates umsetzen. Teilweise sind die Fragen und Vorgaben relativ zeitnah zu realisieren, aber auch längerfristige Vorbereitungen und Herangehensweisen sind bei einigen Zielen erforderlich. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass eine solche intensive Besprechung dringend erforderlich war und auch jährlich wiederholt werden muss. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Na, dann stimmen wir uns ein auf mehr Infos zu Marconi mit Musik aus seinem Heimatland. Hier sind I Nuovi Angeli mit Donna Felicita. Donna Felicita non ha l'amore, Donna Felicita lo vuol trovare, glielo troveremo noi. Chi vuole coltivare la sua rosa? Donna Felicita non ha l'amore, Donna Felicita si sente sola, l'accompagneremo noi. Ragazzi a cercare funghi e viole. Qui vediamo chi la sposa, sposa. Scommettiamo che io so chi darà la rosa, rosa. Donna Felicita non ha l'amore, Donna Felicita non trova viole, gliele porteremo noi nei cesti, nei cappelli e nelle mani. Donna Felicita News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen Tagen guckt die Funkwelt auf eine ganz besondere Person. Sie guckt auf jemanden, der die Telekommunikation auf revolutionäre Weise beeinflusst hat. Einen, dessen Wirken bis heute nachwirkt und der dafür den Nobelpreis bekommen hat. Die Rede ist von dem italienischen Forscher, Ingenieur und Unternehmer Guglielmo Marconi. Man könnte ihn als nichts weniger als den Elon Musk seiner Zeit bezeichnen, einen Technik-Tycoon, der Bahnbrechendes für die Menschheit schuf. Seine Arbeiten legten unter anderem auch die Basis für den weltweit anerkannten Amateurfunkdienst. Und mit ein wenig Augenzwinkern lässt sich sogar sagen, dass Marconi der erste DXer der Geschichte war. 1901 gelang ihm die erste erfolgreiche transatlantische Funkübertragung zwischen Cornwall in England und der Ostküste Kanadas. Grund genug, sich mal sein Leben und sein Werk näher anzuschauen. Guglielmo Marconi wurde am 25. April 1874 in Bologna geboren. Wir feiern also in dieser Woche exakt seinen 150. Geburtstag. Sein Vater war ein italienischer, aristokratischer Gutsbesitzer aus Poretta Terme in der Emilia-Romagna nahe Bologna. Seine Mutter stammte aus Irland und war die Enkelin von John Jameson, der in den 1780er Jahren die berühmte irische Whiskybrennerei Jameson & Son in Dublin gründete. Marconi verbrachte seine Kindheit sowohl in England und Italien, erhielt Privatunterricht in Naturwissenschaften. Mit gerade einmal 23 Jahren gründete er 1897 die Wireless Telegraph and Signal Company, die später als Marconi Company seinen Namen trug. Da er aus einem wohlhabenden Elternhaus stammte, hatte er genügend Geld, um seine Gründungen selbst zu finanzieren. Es ist überliefert, dass Papa ihm hierbei auch finanziell unter die Arme griff. Er war von den Tätigkeiten seines Sohns überzeugt. Marconis Arbeiten vorausgegangen waren einige grundsätzliche physikalische Entdeckungen. Dazu gehörte unter anderem, dass Eduardo Brenly, englischer Physiker und begeistert von elektrischen Erscheinungen, 1890 bemerkte, dass ein mit Eisenspänen gefülltes Röhrchen unter Funkeneinwirkung leitend wurde. Das selbst dann, wenn er den Funkengenerator ins Nebenzimmer verbrachte. Der Effekt wurde später als Brenly-Effekt genannt. 1894 baute der englische Physiker Oliver Joseph Lodge daraus einen Wellendetektor. Er nannte diesen Coherer. Augusto Righi, Physikprofessor in Palermo, Padua und Bologna, vervollkommnete diesen. Seine Vorlesungen an der Universität Bologna wiederum besuchte Marconi als Student. Was aber Marconi von anderen, die sich ebenfalls mit Fragen der drahtlosen Telegrafie beschäftigten, unterschied, war die Idee der Nachrichtenübertragung über große Entfernungen. Er wollte die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen Ende des 19. Jahrhunderts in ein Produkt umwandeln, das man vermarkten konnte. Oder in eines, das ganz praktischen Mehrwert für die Zivilgesellschaft und das Militär bringen konnte. Daran glaubte auch William Preece, Chefingenieur des britischen Telegrafenwesens. Er unterstützte Marconi und sein Unternehmen, das zunächst isoliert im Meer stehende Leuchttürme mit drahtlosen Telegrafiegeräten ausstattete. Auch das britische Heer bestellte bei Marconi Ausrüstung. Ebenso zeigte die britische Admiralität Interesse und schon 1901 waren 100 an die Verwendung auf See angepasste Funkstationen in Betrieb. Auch die Versicherungsgesellschaft Lloyds sprang auf. 1907 waren bereits die großen Transatlantik-Linienschiffe mit Funk ausgerüstet. Doch erst ein großes, bekanntes Unglück brachte die drahtlose Funktelegrafie ins öffentliche Bewusstsein. Als damals das modernste Schiff der Welt, die Titanic, am 14. April 1912 sank, ermöglichte die drahtlose Telegrafie, mit dem Festland und anderen Schiffen Verbindung aufzunehmen. Unermüdlich riefen die beiden Bordfunker um Hilfe, buchstäblich, bis ihnen das Wasser zur Hüfte stand. Wären sie nicht gewesen, hätten vermutlich noch viel mehr Menschen den Tod gefunden als ohnehin. Durch die herbeigerufene Hilfe konnten die anlaufenden Rettungsarbeiten koordiniert werden. Nach 4 Stunden traf ein anderes Schiff ein. Seitdem war die drahtlose Telegrafie eng mit dem Namen Titanic und Marconi verknüpft. Eine internationale Konferenz beschloss später, dass alle Reeder ihre Schiffe mit Funk ausstatten mussten. Und so ist das bis heute. Die Funktechnik ließ Marconi zeitlebens nicht mehr los. Sie wurde sein Lebensinhalt. Zusammen mit Papst Pius XI. Startete er 1930 Radio Vatikan. Die verbaute Technik stammte von ihm. Der kirchliche Radiosender ging am 12. Februar 1931 mit einer persönlichen Ansprache des Papstes auf Sendung und sendet bis heute. Das verwendete Rufzeichen war Hotel Victor Juliet auf 2 Kurzwellenfrequenzen. Und Hotel Victor ist bis heute auch der Landeskenner des Vatikans, auch von diversen Funkamateuren immer wieder mal gerne benutzt. 1933 errichtete Marconi dann eine ständige Mikrowellenverbindung zwischen dem Vatikanpalast und der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo, damit der Papst und seine Kurie unabhängig vom Telefonnetz miteinander kommunizieren konnten. Doch noch während Marconi sich mit der Entwicklung der Mikrowellentechnologie beschäftigte, erlitt er innerhalb von nur 3 Jahren mehrere Herzinfarkte. Er verstarb infolge eines Schlaganfalls am 20. Juli 1937 im Alter von 63 Jahren in Rom. Italien veranstaltete ein Staatsbegräbnis für ihn. Zu seinem Gedenken und um ihn zu ehren, legten alle Radiosender und alle Funkstationen auf Schiffen weltweit am nächsten Tag um 18 Uhr, das war die für die Beerdigung vorgesehene Zeit, 2 Schweigeminuten ein. So etwas gab es bis heute nie wieder. Eine kleine Kuriosität noch am Schluss. Aufgrund seines bedeutenden Beitrags zur Entwicklung der drahtlosen Telegrafie wurde Marconi eine kostenlose Passage für die Jungfernfahrt der Titanic angeboten. Er konnte jedoch nicht mitfahren und lehnte ab, weil er dringende Geschäftstermine wahrnehmen musste. Was geschah, das wissen alle. Was wäre wohl mit seinen Erfindungen passiert, wenn er damals doch mitgefahren wäre und im Atlantik vielleicht ein nasses Grab gefunden hätte? Keiner weiß es. Und vielleicht ist das auch gut so. Eva Maria, die G9 MFG. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Jedes Jahr ab Ende April beginnt eine ganz besondere Saison für die Funkamateure. Es ist die Saison der Meteorschauer. Klaren Himmel vorausgesetzt, bieten dann viele Sternschnuppen ein faszinierendes Spektakel. Genau auf diese Sternschnuppen freuen sich auch jedes Jahr viele Funkamateure, denn sie können diese für Funkverbindungen nutzen. Diese ganz besondere Spielart des Amateurfunks nennt man Meteorscatter. Und deswegen wollen wir uns in der heutigen Sendung genauer damit beschäftigen. Wer einmal Meteorscatter ausprobieren will, also Funkbetrieb über Reflexionen an Meteorbahnen, hätte jetzt eine gute Gelegenheit dazu. In der zweiten Monatshälfte des April startet die Meteorschauersaison eigentlich immer mit den Lyriden. Natürlich kann man inzwischen mit den digitalen Betriebsarten das ganze Jahr lang über Reflexionen an sporadischen Meteoriten funken. 6 Meter und 2 Meter sind da die Bänder der Wahl und FSK 441 die beste Betriebsart, aber es ist dann halt doch nur eine Zufallsgeschichte. Und es macht natürlich mehr Spaß, wenn so richtig intensive Meteorschauer sind. Und da sind die Lyriden eigentlich immer der erste große Schauer im Jahr, wenn man mal vom Januar absieht, mit 20 bis 30 sichtbaren Sternschnuppen pro Stunde. Das geht immer so etwa vom 14. bis zum 26. April. Das Maximum wird dieses Jahr am 22. April um 10 UTC sein. Und das gibt dann natürlich wesentlich schneller ein Erfolgserlebnis beim Funken. Die Ursache dieses Meteorschauers ist der Staubschweif des langperiodischen Kometen Secher. Das Ungewöhnliche an diesem ist, dass seine Umlaufbahn mit einer Neigung von 80 Grad fast senkrecht die Ekliptik kreuzt. Seine Umlaufbahn steht also fast senkrecht auf der Umlaufbahn aller unserer Planeten, weshalb deren Gravitation seine Umlaufbahn kaum beeinflusst und der Meteorstrom deswegen wenig ausgedehnt ist. Das führt zu einem sehr spitzen Maximum der Aktivität und einer ungewöhnlichen Langlebigkeit des Stroms. Das ist also eigentlich keine Neuigkeit. Die Lyriden sind bereits im Jahr 687 vor Christus beobachtet worden und vermutlich existieren sie schon seit Millionen von Jahren. Will man nicht funken, sondern einfach nur die Sternschnuppen sehen, dann sollte man nach dem Sternbild Lyra, lateinisch Lyra, daher auch der Name Lyriden, Ausschau halten, das ist östlich des Herkules und das ist wiederum östlich des Bärenhüters. Und wer da jetzt nur Bahnhof versteht, der kann das Ganze auf Online-Sternkarten gut nachschauen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. Thank you. Das war die irische Musikerin Enya mit Paint the Sky with Stars. Das ist auch das Motto unseres heutigen Beitrags zum Thema Meteor Scatter. Bevor wir uns diese faszinierende Betriebsart im Amateurfunk näher anschauen, sollten wir aber erstmal etwas klären. Was ist denn ein Meteorschauer genau? Dazu Mikrofon an Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey vom HF-Referat des DARC. Meteor Scatter ist schon was ganz Besonderes. Aber wie uns die Natur dazu verhilft, ist nicht weniger außergewöhnlich. Fangen wir mal weit draußen im Weltall an. Im Sonnensystem bewegen sich nicht nur Planeten, Kometen und Asteroiden um die Sonne, sondern auch jede Menge viel kleinere Materieteilchen. Die Astronomen nennen sie Meteoride, mit einem weichen D wie Delta geschrieben. Sie reichen von Körnchen mit einem Bruchteil eines Millimeters Durchmesser bis zu hausgroßen Brocken. Viele dieser Meteoriden werden wegen der Massenanziehung von den größeren Körpern im Sonnensystem eingefangen und fallen dann mit Geschwindigkeiten von einigen zig Kilometer pro Sekunde auf Sonne und Planeten. Alleine die Erde sammelt jeden Tag mehrere hundert Tonnen von diesen Krümeln ein. Dadurch bekommen sie dann auch einen anderen Namen. Sie heißen jetzt Meteore. Himmelskörper ohne Atmosphäre, wie zum Beispiel unser Mond, haben dem nichts entgegenzusetzen. Die Brocken schlagen ungebremst auf der Oberfläche ein und erzeugen die Krater, die wir in großer Zahl auf vielen Objekten unseres Sonnensystems vorfinden. Die dichte Atmosphäre unserer Erde dagegen bremst die Meteore ab, dadurch heizen sie sich mächtig auf und verdampfen. Die meisten dieser Teilchen schaffen es daher gar nicht bis zur Erdoberfläche. Man schätzt, dass trotzdem jeden Tag 40 Tonnen dieses kosmischen Materials bis zur Erdoberfläche durchkommen. Dann bekommen sie nochmal einen neuen Namen. Sie heißen dann Meteorite mit einem T wie Tango. Das weitaus meiste sind Mikrometeorite mit weniger als einem Zehntel Millimeter Durchmesser. Das ist zu winzig, um sich richtig aufzuheizen und zu verglühen. Deswegen fallen sie einfach durch die Atmosphäre bis zum Boden durch. Wenn tatsächlich mal ein größeres Objekt dabei ist, dann fällt es meist ins Meer oder trifft unbewohntes Gebiet. Die Meteoritenfunde eines Jahres kann man deswegen an den Fingern einer Hand abzählen. Jedoch, auch wesentlich größere Trümmer haben die Erde schon getroffen. Nur sorgen Wind und Wetter dafür, dass deren Spuren nach und nach getilgt werden. Ein 10 Kilometer großer Brocken, der vor 65 Millionen Jahren in der Karibik einschlug, dürfte zum Beispiel das Aussterben der Dinosaurier befördert haben. Das größte bekannte Objekt der letzten 100 Jahre war der Meteor, der am 15. Februar 2013 die Umgebung der russischen Stadt Tscheljabinsk erreichte. Er war bei seinem Eintritt vermutlich 19 Meter groß und 12.000 Tonnen schwer. Die Reibungshitze brachte ihn zum Zerplatzen, noch bevor er den Boden erreichen konnte, in etwa 30 Kilometer Höhe. Die dadurch ausgelöste Druckwelle ließ jede Menge Fensterscheiben zu Bruch gehen. Insgesamt wurden fast 4.000 Gebäude beschädigt und etwa 1.500 Menschen verletzt. Wer im Internet nach dem Meteor von Tscheljabinsk sucht, findet dazu einiges an Bild- und Videomaterial. Soweit so gut. Es fallen also jede Menge kleiner Teilchen Richtung Erde und werden dabei immer heißer. Und was passiert dann? Wenn ein solch schnelles Objekt in die Atmosphäre eindringt, ionisiert die enorme Kompression an seiner Stoßwelle die umgebende Luft. Nur Sekundenbruchteile später finden die voneinander getrennten Atomrümpfe und Elektronen aber bereits wieder zusammen. Und dabei wird diese Energie in Form von Licht freigesetzt. Ein paar Zehntel Millimeter Größe eines Meteors reichen locker aus, um eine Leuchterscheinung zu erzeugen, die wir vom Boden aus gut sehen können und ganz poetisch Sternschnuppe nennen. Und da haben wir das Stichwort, Ionisation. Und das auch noch hoch oben, denn das Ganze spielt sich meist zwischen 100 und 300 Kilometer Höhe ab. Nachdem Funkamateure wirklich alle Möglichkeiten nutzen, um Funkwellen von ihrem geraden Weg abzubringen, werden dafür dann halt auch die aus ionisierter Luft bestehenden Meteorschweife genutzt. Sie existieren zwar nur eine sehr kurze Zeit, in der wirken sie aber für Funkwellen wie ein ganz hervorragender Reflektor. Darüber wird nachher noch mehr zu berichten sein. Unser Planet durchquert also den Meteorstrom ungefähr so, wie wir mit dem Auto durch ein Schneegestöber fahren. Dabei sammelt die Erde jede Menge Kometenpartikel auf. Weil sich die Teilchen alle auf etwa derselben Bahn bewegen, macht es von der Erde aus den Anschein, als kämen sie alle in etwa aus dem gleichen Gebiet am Himmel. Diese Stelle nennen die Meteorbeobachter den Radiant. Nun kann so ein Meteorstrom mehr oder weniger stark streuen und damit dünner oder dichter ausfallen. Zudem kann die Anzahl der Partikel stark schwanken. Hier unten registriert man das als Fallrate, das ist die Anzahl der beobachteten Meteore pro Stunde. Dafür braucht man natürlich einen klaren und dunklen Himmel mit möglichst wenig Luftverschmutzung. Ein Liegestuhl ist dabei übrigens recht nützlich, um keine Genickstarre zu bekommen, und eine Decke würde ich auch einpacken. Und wer nicht die Möglichkeit hat, selber Meteorscatter zu machen, kann sich das trotzdem am Empfänger anhören. Beispielsweise, indem man auf 10, 6 oder 2 Meter die Frequenz einer Barke einstellt, die man auf direktem Wege nicht hören kann. Man wird dann viele ganz kurze Signalfetzen hören und auch so manchen längeren. Man bekommt dann ein ganz besonderes Gefühl für dieses kosmische Bombardement. Thank you. Wir haben gerade gehört, was es astronomisch mit den Meteoriten auf sich hat. Funkamateure erfreuen sich nicht nur der vielen Sternschnuppen am Himmel, sondern nutzen sie auch für ein spezielles Übertragungsverfahren, mit dem man Tausende von Kilometern Entfernung überbrücken kann. Und zwar auf den UKW-Bändern. Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform, erklärt uns nun, warum und wie das funktioniert. Nun, normalerweise breiten sich Ultrakurzwellen quasi-optisch aus. Das bedeutet, durch die Erdkrümmung ist die Reichweite ungefähr auf den sichtbaren Horizont begrenzt. Die aus dem All in die Erdatmosphäre eindringenden und verglühenden Meteore erzeugen jedoch Ionisationsspuren in den oberen Luftschichten, an denen eben jene Ultrakurzwellen reflektiert werden. Diese Reflexionsmöglichkeiten sind aber sehr kurzlebig. Eben gerade so lange, wie ein Meteorit braucht, um in der Erdatmosphäre zu verglühen. In der Praxis sind das Teile einer Sekunde bis hin zu einer Minute. Erscheinungen unter einer Sekunde Dauer werden als Ping, solche darüber als Burst bezeichnet. Dennoch ist es möglich, auch diese kurzen Reflexionen für Funkverbindungen zu nutzen. Dabei können Entfernungen bis zu 2500 Kilometer überbrückt werden. Der Funkbetrieb über Meteoscatter findet hauptsächlich im 144 MHz Band statt, seltener auf 50 MHz oder 432 MHz. Als Betriebsart kommen heute fast ausschließlich digitale Übertragungsverfahren zum Einsatz. Weltweit üblich und bekannt ist das Programm WSJT, welches der amerikanische Nobelpreisträger Joe Taylor Kilo 1 Juliet Tango für die Funkamateure entwickelt hat. Dieses kostenlose Spezialprogramm sendet Textinformationen in einer Vierton-Frequenzumtastung mit 441 Baud, also Zeichen pro Sekunde. Daher wird diese Übertragungsart auch FSK441 genannt. Jedes zu übertragende Zeichen besteht aus drei von den vier Tönen. Die so kodierten Zeichen werden ohne Pausen rasend schnell immer wieder hintereinander ausgesendet. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 147 Buchstaben pro Sekunde oder 8820 pro Minute. Damit genügen Pings von wenigen Millisekunden Dauer, um die zu übermittelnde Nachricht an den Partner zu übertragen. Beim Meteoscatter gibt es wegen der sehr kurzen Informationsinhalte eine bestimmte, genau festgelegte Prozedur, damit eine Funkverbindung als gültig anerkannt wird. Komplett ist eine Verbindung dann, wenn in beiden Richtungen beide Rufzeichen sowie ein Rapport ausgetauscht werden konnte und auch die Richtigkeit dieser kompletten Information funktechnisch bestätigt wurde. Das ist im Prinzip das gleiche wie bei einem Telegrafie- oder Telefonie-Contest. Auch dort ist eine Verbindung erst dann komplett, wenn man das Rufzeichen und den Rapport, eventuell noch eine laufende Nummer, auf beiden Seiten mit Roger bestätigt hat. Bei Meteoscatter wird immer 30 Sekunden gesendet und 30 Sekunden empfangen. Damit nicht beide Stationen zur gleichen Zeit senden, muss man bei einer verabredeten Funkverbindung mit dem Partner abklären, wer anfängt und natürlich auch eine gemeinsame Frequenz vereinbaren. Verabredungen kann man per E-Mail oder SMS treffen, es existiert aber auch ein spezieller Internet-Chat von Oscar November 4 Kilo Sierra Tango, auf dem man sich spontan zusammenfinden kann. Es sind aber auch Verbindungen ohne Verabredung möglich, vor allem während der großen Meteoritenschauer mit vielen hundert Reflexionen in der Stunde, wo reichlich Amateure in ganz Europa aktiv sind. Hierbei ruft man in der zweiten Hälfte, also in den zweiten 30 Sekunden einer Minute, auf der Anruffrequenz 144,370 MHz und wartet auf Antworten, die dann natürlich in den ersten 30 Sekunden eintreffen müssen. So stören sich benachbarte Stationen nicht, weil sie immer zur gleichen Zeit senden und hören. Deshalb muss die Computeruhr vor einem Sendeversuch auf die Sekunde genau gestellt werden, damit sich nicht Teile der Sende- und Empfangsperiode überschneiden. Es gibt hierfür spezielle Synchronisationsprogramme für Zeitserver im Internet. Hört man selbst einen Ping oder einen Burst mit einem CQ-Ruf auf der oben genannten Anruffrequenz, so muss man natürlich frühestens dann antworten, wenn die nächste halbe Minute um ist, indem man beide Rufzeichen eine Periode lang zurücksendet. Sowohl für den CQ-Rufenden als auch für den Antwortenden ist es wichtig, dass man Disziplin und Geduld mitbringt und sich strikt an die festgelegten Prozeduren hält. Man muss seine Antenne beim CQ mindestens 15 Minuten in der gleichen Richtung stehen lassen. Auch den Anruf sollte man mindestens 15 Minuten lang weiterführen, wenn man nicht vorher ein Signal empfängt, aus dem man ersehen kann, dass die Station auf einen zurückkommt. Auch nach Zustandekommen eines Kontaktes sollte man für die gesamte weitere Verbindung bis zu einer Stunde einkalkulieren, wenn nicht gerade ein großer Meteorschauer herrscht, wo es fast immer wesentlich schneller geht. Hört man allerdings nach 20 Minuten nicht einen einzigen Ping, so ist die Wahrscheinlichkeit, eine komplette Verbindung in einer Stunde fertig zu bekommen, kaum gegeben und man kann seine Aussendungen abbrechen. Nachfolgend ein kleines Live-Hörbeispiel, wie sich so ein Meteor-Scatter-Signal anhört. Es stammt vom vergangenen Jahr und man hört deutlich zwei kurze Reflexionen und eine längere, die rund eine halbe Sekunde dauert. Hören wir mal rein. So hört sich Original Meteor Scatter auf dem Band an. Die ersten Meteor Scatter Beobachtungen gehen übrigens bereits auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. Hantaro Nagoka vom Forschungsinstitut für Physik und Chemie in Tokio beschrieb im Jahr 1929 erstmals Reflexionen von Funkwellen an Meteoritenspuren. Eine erste praktische Anwendung von Meteor Scatter erfolgte ab 1955 in den USA für öffentliche Zwecke. Beim sogenannten Snowtel-Netzwerk des US-amerikanischen Landwirtschaftsministeriums handelt es sich um ein Netz von solarbetriebenen Wetterstationen, welche in den Rocky Mountains an zum Teil sehr entlegenen Standorten fernab jeglicher Telekommunikation aufgebaut sind. Die Übermittlung der erfassten Messwerte erfolgt mittels Meteor Scatter. Grundsätzlich ist Meteor Scatter damit eine kostengünstige Alternative zur teuren Satellitenübertragung, wenn nur geringe Datenmengen anfallen und wenn es nicht stört, wenn die Daten auch einige Minuten zur Übermittlung benötigen können. Bei Wetterdaten ist das eindeutig der Fall. Wir hoffen, dass wir unseren Hörerinnen und Hörer die sehr ungewöhnliche Betriebsart Meteor Scatter einmal näher bringen konnten. Denken Sie daran, wenn Sie künftig Sternschnuppen sehen, dass diese nicht nur Glück bringen, sondern oftmals einem Funkamateur auch eine interessante neue Verbindung. Viel Spaß und immer viel Steine in der Atmosphäre wünscht Rainer, Delta Fox 2 November Uniform. Der Deutsche Amateur-Radio-Club sendet jede Woche ein spannendes Technikmagazin auf seinen fröhlichen Kurzwellen 6070 und 9670 kHz über die Sendepartner Channel 292 in Ingolstadt und der österreichischen Rundfunksender GmbH in Wien. DX-Meldungen, Reportagen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Das alles gibt es hier, exklusiv in der weltweit einzigen Spezialsendung für Funkamateure und Kurzwellenhörer. Schalten Sie ein und prüfen Sie die besten Empfangsfrequenz für Ihren Standort. Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Ja, was wäre die Funkwelt ohne den großen italienischen Erfinder Guglielmo Marconi? Er war der Pionier der Funktechnik und konnte vor mehr als 100 Jahren als erster per drahtloser Telegrafie den Atlantik überbrücken. Damals eine technische Sensation. Man könnte ihn auch als den ersten Funkamateur der Welt bezeichnen. Denn was er machte, war experimentieren. Und das machen die Funkamateure noch immer und jeden Tag. Sie überbrücken die Distanzen mit ihren Wellen über die Ionosphäre. Und was genau momentan die zu erwartenden Bedingungen sind, darüber berichtet uns nun wieder Funkwetterspezialist Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Die Sonnenpause ist vorbei. Die uns zugewandte Hälfte unseres Sterns hat sich in den letzten Tagen mit aktiven Regionen bevölkert. Den Startschuss gaben die alten Regionen 3614 und 3615, als sie letztes Wochenende von der Sonnenrückseite hereinrotierten. Die ehemalige 3615, die jetzt 3639 heißt und am 28. März das bislang letzte X-Layer erzeugte, gibt seither auch wieder den Ton an, wenngleich sich auch drei weitere aktive Regionen am Flare-Feuerwerk beteiligen. Denn die Flare-Tätigkeit zuckt deutlich an und es gibt jetzt wieder jeden Tag mindestens ein Flare der Klasse M. Mit dem solaren Flux ging es dementsprechend wieder nach oben, und zwar ordentlich. Die 220 solaren Flux-Einheiten vom Donnerstag sind nicht nur über 100 mehr als zwei Wochen zuvor, es ist auch der zweithöchste Wert dieses Zyklus. Der höchste liegt bislang bei 233 solaren Flux-Einheiten und stammt aus dem Januar des letzten Jahres. Das Erdmagnetfeld war dabei noch meist ruhig, nur am Dienstagabend gab es eine kurze gestörte Phase mit einem leichten Magnetsturm, einmal mehr aufgrund der Plasmawolke eines CME. Der drückte am Mittwoch die Muff, sodass das sonst zu zuverlässige 15-Meter-Band nicht mehr dauerhaft öffnete. Die meiste Aktivität spielt sich im Moment im östlichen Teil der Sonne ab, die dortigen aktiven Regionen haben daher noch einen weiten Weg bis zum anderen Sonnenrand und bleiben uns daher über die gesamte neue Woche erhalten. Deswegen wird das Niveau der Sonnenaktivität zwar leicht nachgeben, aber insgesamt hoch bleiben. An magnetisch ruhigen Tagen dürfen wir sicher mit allen Bändern bis 12 Meter rechnen. 10 Meter wird ebenfalls öffnen, aber nicht dauerhaft. Das 20-Meter-Band bleibt bis nach Mitternacht Lokalzeit geöffnet, mit der Tendenz, auch noch in der zweiten Nachthälfte zu funktionieren. Auf 10 Meter gab es in den letzten Tagen die ersten, noch recht zaghaften Shortskip-Öffnungen über die sporadische E-Schicht. Auch auf dem 6-Meter-Band zuckt es bereits, dort ist auch nach wie vor transäquatoriale Ausbreitung in südliche Afrika zu finden. Bei der Magnetik beginnt jetzt wieder das Lotteriespiel mit koronalen Masseauswürfen und den von ihnen erzeugten Plasmawolken. Trifft sie uns nicht. Je mehr Masseauswürfe die Sonne produziert und je mehr die auslösenden aktiven Regionen in Richtung Erde zeigen, desto wahrscheinlicher ist so ein Treffer und deswegen steigt diese Wahrscheinlichkeit jetzt jeden Tag weiter an. Kommen wird bestimmt was, wann lässt sich aber erst ein bis zwei Tage vorher einschätzen und auch das nicht mit letzter Sicherheit. Das tägliche Funkwettertelegramm auf darc.de hat das im Blick. Und wir haben es ja schon gehört. Nachdem das erste Quartal eines Jahres mit Ausnahme der Quadrantiten gleich zu Jahresbeginn eher wenig für die Meteorscatter-Operateure zu bieten hat, beginnt nun mit den Lyriden der Frühlingsreigen der kräftigeren Meteorströme. Langsam laufen sich aber auch bereits die Eta-Aquariden warm, die dann am 5. Mai die höchste Fallrate erreichen, bevor ab Mitte Mai die Arietiden dann Fahrt aufnehmen werden.